Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Das war das offizielle Startzeichen. Wenn das offizielle Startzeichen war, dann möchte ich hiermit jetzt ganz herzlich grüßen hier zum Backhauscast Nummer 20. Wir haben eine Null hinten dran zum zweiten Mal. Jo. Genau. Und ich freue mich, dass ich alle Backhäuser hier begrüßen darf auf dem Backhauscast. Hallo Klaus. Hallo Frank, ich grüße dich. Ja, zumindestens die heute Zeit haben, sind da, sagen wir mal so. Genau, und keine kleinen Kinder und so weiter und so fort. Wir müssen auch diesmal leider wieder den Viola-Fanclub enttäuschen. Ja. Auch das wird diesmal nichts werden. Aber wir sind guter Dinge. Wir hatten ja das Glück, uns quasi Auge in Auge mal unterhalten zu können, so Anfang des Augustes. Und schauen wir mal, was draus wird. Also man kann ja niemanden zwingen und das ist halt mit kleinen Kindern ist es halt immer schwierig. Ne? Wir haben einfach die Gnade der frühen Geburt. Ja, das schon durch. Das hast du schön gesagt, genau. Sie sind ja quasi schon groß. Ja. Immerhin, das haben wir geschafft. Ja, das ist schon mal gut gelaufen, auf jeden Fall. Das würde ich auch meinen. Ja, und dann hat das Los es so gewollt, dass heute noch ein lieber Mensch hier unter uns weilt, nämlich der gute Gérard. Hi, Gérard. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Da ist er ja. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Der amtierende Gastgeber des Wanderwaffeleisens zum zweiten Mal. Wie war es jetzt beim zweiten Mal, Gérard? Es war noch viel intensiver wie beim ersten Mal. Das ist schön. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das hat sich einfach super drauf gefreut. Es hatte sein extra Gästezimmer bekommen. Es durfte bei mir auch mit im Bettchen schlafen. Oh. Sehr gut. Es wollte nicht mehr von meiner Seite weichen. Ich habe heute Nummer. Ja, ich habe mal rein zufällig, es könnte ja sein, dass jemand jetzt zum allerersten Mal hier reinhört und dann gerade die Folge 20 am Start hat. Deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen, auch für dich nochmals einen Begrüßungstext zu verfassen. Der lautet wie folgt: Unser heutiger Gast ist in der kleinen Bubble, in der wir uns bewegen, schon längst kein Unbekannter mehr. Neben der Cash-Frequenz und dem Blablabla-Podcast erzählt er auch immer wieder gerne aus seiner eigenen privaten Welt. Für jemand, der mir mal sagte, er habe doch nichts zu erzählen, ist er in der Podcast-Szene doch recht umtriebig. Zurzeit sitzt er gefühlt fast genauso viel im Auto wie vor dem Mikrofon und er ist seit diesem Sommer stolzer Poolbesitzer. Heute mit uns am Küchentisch unser Bruder im Geiste, Gérard Sassé von Gérards Welt. Herzlich willkommen. Das ist ja nett geschrieben oder nett ausgedrückt. Super. Das passt ja, da habe ich ja nichts mehr zu sagen eigentlich. Das passt ja alles. Raus aufs Auge. Autsch. Das ist der Nachteil, wenn man sich kennt, ne? Ja. Oh, was heißt Nachteil? Das macht es einfacher auf jeden Fall. Ich musste diesmal keine Geheimagenten losschicken, um irgendwelche Informationen aus tiefsten Archiven irgendwo zu graben. Ja, genau. Das war dann schon ein bisschen einfacher, ja. Aber das war doch sehr, sehr hilfreich gewesen, nicht? Ja, das war sehr, sehr gut, dass man da so diverse Quellen hat, ja. Jetzt, wo wir so unter uns Geschwistern sind, können wir ja diesmal tatsächlich folgende Frage stellen. Die haben wir lang nicht gestellt hier im Backhauscast. Ja. Was wird denn heute getrunken? Oh, der Gérard fängt an. Ja, ich trinke ein Augustiner Lagerbier hell, was nicht ganz kalt ist, aber trotzdem noch besser schmeckt wie Peterskölsch. Ja. Auch im warmen Zustand. Sehr schön. Und Klaus? Ich trinke zufällig ein Augustiner Lagerbier hell. Das ist aber schön gekühlt. Ja, und wie es das Schicksal so will, ich öffne auch gerade ein Augustiner Lagerbier hell. So. Dann haben wir das schon mal klar. Ne? Ja, also dann, Leidenschaft vereint. Genau. Prösterchen. Prösterchen. Boah, schmeckt echt gut. Ja, ja, kann man trinken. So, da musste jetzt heute mal sein. Ja, heute mal so mal, ja, mal so hoffe, machen. Ich hoffe, wir kriegen keine von der Direktion auf die Kappe. Die haben das nicht so gern, wenn man Werbung findet. Ist ja auch keine Werbung. Das macht nichts. Ich habe auch den passenden. Wir sagen ja nur, was uns schmeckt. Genau. Wir sagen auch, was uns nicht schmeckt. Aber da sind wir länger dran. Und ja. Gut. Ja, Girard, dann erzähl doch mal, was hast du denn getrieben jetzt so die ganze letzte Zeit mit dem schönen Wanderwaffeleisen? Ist es noch sauber? Es ist sauber. Es steht sogar jetzt direkt neben mir, weil es wollte auch bei der Aufnahme live und so nah wie möglich dabei sein. Ja, klapp mal auf und zu. Warte, hört man das denn überhaupt? Ja, man kann es erahnen. Hört man kann es erahnen, ja. Du hast gut geheizt, es klappert nicht mit den Zähnen. Nein, es liegt hier in seinem Kartonbettchen, weil es darauf wartet, dass ich demnächst dann da einen neuen Aufkleber draufkleben kann, zum Weitermachen. Hab mich sehr gefreut über die ganzen Beigaben, die dabei waren mittlerweile. Herrlich, weil ich habe es ja beim ersten Mal wirklich ziemlich am Anfang bekommen, ich glaube als Dritter, ne, wenn mich nicht alles täuscht. So könnte sein, ja. Und mittlerweile ist da wirklich eine super Sammlung draus geworden. Und ich habe auch das Geheimnis, glaube ich, hinter der ewigen Waffel, die der Vorbesitzer da reingepackt hat, mit einem Lächeln wahrgenommen. Okay. So zwei CDs sind mir noch ins Auge gesprungen. Mit der einen oder anderen doch ganz guten Musik. Mhm. Kann man sich zumindest anhören. Vom Richard Andi. Jo. Und was mich natürlich auch gefreut hat als Geocacher natürlich, sind die ganzen kleinen Gimmicks, die dabei sind, ne? Wie TB-Codes, das sind ja wirklich so Travel-Bugs, da sind ja viel mehr dazugekommen wie am Anfang. Ja. So Woodcoins und Token und vom Geo-Gedöns und so weiter. Da sind wirklich richtig schöne Sachen dabei. Hast du sie denn alle gelockt, auch fleißig? Nee, noch nicht. Ja, das solltest du aber noch tun. Leider, ja, zu meiner Schande gestehen. Ist ja nach der Aufnahme noch ein bisschen Zeit. Genau das. Die Post macht erst morgen früh auf. Ich mache immer Fotos davon, also, und sag mir dann so, okay, die musst du dann halt noch discovern und irgendwann nach einem halben Jahr merke ich dann, oh, du hast noch Fotos drauf. Weil sie irgendwie so aus den Augen, aus den Sinn. Das ist leider so. Ah, ja. Ja, die habe ich sogar als Muggel schon fleißig gelockt allesamt. Das ist ja gar nicht ja, einen kriege ich ja immer mit. Ja. Wenn er drauf lockt. Ja, das stimmt, ja. Schön. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe hier noch so einen kleinen, das fand ich auch ganz cool, ein kleines fliegendes Einhorn drin. Aber das habe ich nicht ausgepackt. War mir zu schade. Obwohl ich gern wüsste, wie es aussieht, aber ich habe es noch zugelassen. Ein Einhorn. Was ist das? Hier ist ja nur Unicorn-Glider. So. Ah. Ist denn der gehäkelte Bierkrug noch dabei? Ja, der ist dabei. Ja. Das ist gut. Was interessant ist, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gesehen habt, da ist ja nicht nur dieser gehäkelte Bierkrug dran, sondern noch so ein, wie hießen die Perlen, diese Bügelperlen von damals? Ja, genau, Bügelperlen. Das hängt da ja auch noch mit dran. Und das erinnert mich direkt so an euer Auslosverfahren. Weißt du noch, wo du dieses Drehding von Spiel des Lebens. So ja, ungefähr sieht dieses Ding, was da dran ist, nämlich auch aus. So, das war so das Erste, was ich damit assoziiert habe. Wegen den Farben, oder? Ja, genau, wegen den Farben. Irgendwie so ein Glücksrad. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber wenn, ist die Idee echt gut. Wenn auch ungewollt vielleicht, aber... Ich meine mich zu erinnern, dass es auch Waffelform hat. Das, ja, es hat ja, okay, ja, ja, mehr ja Sinn, aber ich fand meine Assoziation irgendwie geiler. Ja, okay, macht Sinn mit der, ja. Vielleicht hat ja einer vom Spiel des Lebens noch so ein Glücksrad übrig, da kann er ja mal reinschmeißen, dann haben wir eins als Backup. Wenn man wenn bei Frank sein mal die Nadel abbricht vor lauter Begeisterung. Sah schon wieder kaputt. Spül des Lebens, ja. Das genau, Spül des Lebens. Lebens. Habe ich ja jetzt wieder die ganze Woche durch, weil die Schule hat begonnen. Ja. Und dann ist man ja hier morgens dann ab 8 Uhr schlagartig allein. Genau. Und ja, ich verstehe das überhaupt nicht, was meine Mitmenschen hier dazu treibt, die Dinge auf die Spülmaschine zu stellen und nicht in die Spülmaschine. Die denken sich wahrscheinlich, jetzt ist der Alte daheim, der kann ja auch mal ein bisschen. Ja. Obwohl die Schule, hat es begonnen, du bist wieder alleine, ist ein sehr gutes Stichwort. Meine Tochter, erste Tag Schule, kommt nach Hause krank. Super. Ja. Also, 6 Wochen nichts. Ne, und dann ein Tag in der Schule, komm nach Hause, okay, kannst am nächsten Tag kannst du wieder zu Hause bleiben, fahr mal zum Arzt. Schule hat begonnen, juhu. Ich habe von meinem Neffen gehört, der hätte sich mal eine Weile in die Klasse reingesetzt und hätte gesagt, ja, da war ja jetzt ganz schön und ist zielstrebig Richtung Tür geeiert. man hatte Mühe, ihn zu überreden, dass er da jetzt immer da bleiben muss. Oh Gott. Das war ganz nett hier, aber. Also der war nicht irgendwie offen, so habe ich zumindest verstanden, der war jetzt nicht traurig oder so, sondern der hat nur gedacht, ja, da war jetzt, habe ich mal Schule gehabt, ne? Gut, fertig. Mein Mach mal einen Führerschein. Sohn, das ist jetzt dein Leben. Ja, uns haben noch Ferien, die haben es gut, die haben noch eine Woche. Ja. Ja. Haben wir später angefangen. Dafür. Ja, es sei Ihnen gegönnt. Ja, auf jeden Fall. Ja, hier war das natürlich wieder die übliche Show. Wir wohnen ja direkt gegenüber von einer Grundschule. Und dann zu beobachten, welche Mutter mit welchem neuen SUV hier aufkreuzt und die Treppenstufen bis in die erste Etage erklimmen will mit dem Fahrzeug. Damit das Kind auch ja sicher in der Klasse ankommt. Ist da kein Drive-In? Einfach auf den Schulhof drauf fahren, so, Tür auf, raus. Ich bin vor die Tür getreten, hat das hier die ganze Zeit so flapp, flapp, flapp, flapp, flapp, flapp gemacht. Da waren die ganzen Hubschraubermütter und Väter. Oh, das ist ganz schlimm, ja. Wir haben das hier bei uns wirklich, ein Kind, das wohnt vor der Schule, exakt muss das eine Kurve gehen. Das sind gefühlte 50 Meter. Das wird das Kind mit dem Auto gebracht. Mit einem Mercedes-Benz 200D, Baujahr 74. Ja. Das sieht wirklich toll aus. Sie fährt aus ihrer Garage raus, sammelt das Kind ein, fährt 2 Meter rückwärts, steht auf dem Schulgebäude, steht auf dem Schulgelände und lässt das Kind wieder raus. Weißt du, super. Ich denke so, warum? Weil es ist hier keine Großstadt, ne? Also, und in der Regel gehe ich davon aus, dass ein Kind so bis so 7, 8 Jahre eine Straße überqueren kann. Naja, wer hat und wenn nicht, bringe ich es halt rüber. Ja, man könnte ja auch zusammen zu Fuß gehen, das Stück einfach mal, ne? Das wäre ja vielleicht, aber. Zu Fuß? Das, oh, Entschuldigung. Ja, geht ja nicht. Ich war ja auch in der Wohnung mit dem Segway. Mit so einem Rolldingen hier für Oma. Badu. Oh, die Katze. In den Westflügel. Ja, ja. Muss ich gleich wieder, wenn das Kamerakind gebraucht wird. Ich würde vor allem gern sehen, wie du da mit deine Kellertreppe runterfährst. Dong au, dong au. Ja. Ja, die Kellertreppe ist gefährlich, da kann ich ein Liedchen von singen. Ja. Wenn man sich nicht einen Kopf stößt, knickt man sich einen Fuß um. Genau, knickt man sich einen Fuß um. Was tut man nicht alles für einen Augustiner? Ja. Die gefährlichste Kellertreppe von ganz Deutschland. Ist ja. Hier in Hunsheim, nur bei dir? Ja, genau. Wie könntest du da Attraktion draus machen? Ich muss dann unbedingt so ein Gefahrenschild aufbauen. Betreten nur auf eigene Gefahr und mit gültigem Krankenversicherung oder so. Ich hatte beim letzten Besuch Glück, da konnte ich mich von außen dem Keller nähern. Mhm. Da ist die Treppe doch etwas übersichtlicher gestaltet. Das stimmt. Dafür prallt man irgendwann am nächsten Heizungsrohr ab, wenn man nicht aufpasst. Deswegen steht auch der Kühlschrank ganz vorne in dem Keller. Ja. Direkt griffbereit. Ja, ja. Sicher ist sicher. Siehst du, deswegen habe ich mehrere Kühlschränke im Haus verteilt. Wo ist das Bier? Immer dem Geräusch nach. Nein, wir haben in der Küche einen großen Kühlschrank. Mhm. Den haben wir uns damals gut, so einen amerikanischen, weißt du, so einen Side-by-Side-Kühlschrank, weil ich immer so einen haben wollte. Und wo Neckermann, ich glaube, die sind doch mittlerweile auch, sind die pleite, die waren ja pleite gegangen damals. Und da hatten die so dermaßen runtergesetzt, dass ich gesagt habe, für den Preis kriegst du nie wieder einen. habe ich mir so eingekauft und damit ist der Einbaukühlschrank, den wir halt in der Küche drin hatten, der ist zum Alkoholkühlschrank umfunktioniert worden. Da sind halt nur die ganzen Partygetränke drin. Weil der hängt auch hoch genug, dass die Kleine nicht rankommt und ist mit so einer Art Schloss versehen. Vorhängeschloss. Mit so einer Art Schloss kannst du das mal fotografieren und posten. Ja, kennst du nicht diese, ja, am Ende, was heißt Schloss? Im Endeffekt ist es nur so ein Klettverschluss, weißt du? So, den du drüber spannen kannst. Ja. So eine Kindersicherung halt. Irgendwann wird dann auch vorbei sein, aber solange es noch wirkt. Ja, und dann Kühlschrank Nummer 3. Ja, stimmt, den haben wir auch noch. Der steht draußen in der Holzhütte, das ist aber genau. Der Kühlschrank, steht der Pepsi drauf oder was? Ne? Nein, das ist der Kühlschrank, wo die Zapfanlage mit integriert ist. Genau. Der steht jetzt draußen bei meiner Tiki-Bar. Wo die wir sind uns gebaut wir doch bei haben. 4 Kühleinheiten. Ne? Genau, und der vierte ist der kleine, vom Hänger gefallene Red Bull-Kühlschrank, der aussieht wie eine Red Bull-Dose. Red Bull, der ist Gold wert. Ja. Der ist super. Da passen 2 Kästen Bier rein in das Ding. Das ist wirklich schön, für Fäden ist das super. Ja. Die laufen natürlich nicht alle gleichzeitig, weil es sind auch alles Stromfresser, muss man einfach mal so lassen. Ja, gut, ist wohl so. Und Zapfanlage schon in Betrieb gehabt dieses Jahr, oder? Nee, noch nicht. Uns ist beim Aufstellen, ist uns aufgefallen, nachdem wir die Tiki-Bar halt fertig hatten und den Kühlschrank mit Zapfanlage da integriert hatten, ist uns aufgefallen, dann wollte ich den anschließen und da ist da dann so eine kleine Buddel dabei für Kohlensäure. Mhm. Und die hat wohl irgendwie, da ist aber so ein Sicherheitsventil dran. Mhm. Und das hat wohl irgendwann mal ausgelöst, das wusste ich aber nicht. Und da strömte die ganze Zeit nur das Gas. Also, ich sag, okay, Gott sei Dank hat unser Kneipenbesitzer, wo wir aber Dart spielen, na Gott sei Dank Ahnung davon. Dann habe ich ihm das Ding mitgegeben und ich habe jetzt letzte Woche mitbekommen, dass das Ding fertig ist. Das kann ich mir dann abholen. Okay, die Zeit ist jetzt vorbei. Ach was, für aber Fassbier ist die Zeit nur vorbei. 15 Liter Fass wird sich noch eine Gelegenheit finden. Ja, bestimmt. Dann genau. Mal ausprobieren. Ja, ich komme. Ich nicht, das ist mir ein bisschen arg weit für so ein Kölsch oder irgendwas. Na, Augustiner gibt es auch bestimmt im Fass. Du kannst ja dann Augustiner Fassbier mitbringen. Ja, ab 20 Liter gibt es das im Holzfass. Das ist, in der Bahn ist das super. Du hast einen Sitzplatz. Ja, okay. Ich dachte, das Problem wären jetzt die 20 Liter. Oder? Jetzt ja. Bei 8 Stunden Fahrt, wie viel kommt denn dann an von den 20 Litern bei euch? Ich wäre schon mit einem Glas zufrieden. Mit einem Glas. Ich stelle mir das gerade vor, wenn du da so am Wochenende, wenn da noch die ganzen Kegelclubs und was weiß ich, Junggesellenabschiede unterwegs sind, wenn du da mit so einem 20 Liter Fass Bier einrollst, in so einem Zugabteil. Das gibt ein Hallo. Ja, das haben die eigentlich in Köln eigentlich ganz geil, ne? Mit diesen, wie heißen die, diese Pittermänner? Pittermenschen, ja. Die sind natürlich ganz klasse. Das ist für so Gelegenheiten. Nee, das macht doch richtig Spaß in einer gescheiten Knöllschkneipe. Knöllschkneipe. Der kennt's nicht, Knöllsch. Genau. Pittermännchen bestellen und ja, das ist herrlich. Dann geht das los. Bitte? Dann geht das los. Ja, ich. Genau. Ja. Genau. Oder du nimmst diese 5-Liter-Partyfässchen, die wir jetzt auf dem Backhaustreffen da hatten. Gaffelkölsch. Ja, aber da hast du ja nichts von. Das ist ja, so ein, ja, kannst du Dosenstechen mitmachen. Ja, kannst du Dosenstechen machen. Ja, sagen. Wir hatten da früher auch, da gab es auch diese ersten Zapfanlagen, die man kriegte, ne, für Kohlensäure reinzukriegen. Oh ja. Das Problem ist aber, da kenne ich auch eine Geschichte. Ja eigentlich, die Fässer sind ja so schnell leer, dass es das gar nicht lohnt, da die Zapfanlage drauf zu schnallen. Ja. Auf dieses Fässchen. Ich meine, mich zu erinnern, im Hause Backhaus gab es das auch. Mhm. Das waren so kleine Patronen dann dafür. Mhm, genau, und genau. Dasselbe gab es auch noch für Sprühsahne. Genau. Ich glaube, gibt es immer noch. Ja. Und das mit der Sprühsahne, das ist mal nur so suboptimal gelaufen. Das war auch ein schönes Familienfest. Ich glaube, die Sprühsahne, das sind Stickstoffpatronen gewesen. Ja. Und das andere ist ja Kohlensäure. Und wenn man das verwechselt, dann schmeckt die Sahne ganz merkwürdig auf den Waffeln. Ja, oder sie sprotzt einmal durchs ganze Wohnzimmer. Genau, das war dann der zweite Erfolg. Sahnesiefung ist explodiert. Schatz, noch viel schmeckt das Bier, wie sie mir. Alle Omas und Tanten waren ganz pikiert. Mein schönes Kleid, alle Hans Werner. Was macht man denn jetzt mit dem Erdbeerkuchen ohne Sahne? Mann. Ja, dann ist gut, wenn du eine Bäckerei ums Eck hast. Wir brauchen mal so 5 Töpfchen Sahne, bitte. Ja, das ging dann doch immer recht geschmeidig. Ne? Das ging ganz gut, ja. Wo so ein Ding meine Tante auch noch hat mit dieser Patrone drin, die hat das noch. Die siehst du aber nach wie vor auch in der Gastronomie. Da sind die nach wie vor genommen. Also die, bei den Profis, sag ich mal. Ja, nee, die können die damit auch. Das ist, glaube ich, nur so aus Dekozwecken. Oh. Weil meine Tante hat wirklich, also wenn die ist ja Konditorin, gelernte. Und die macht das wirklich noch mit diesem Spritzbeuteln dann alles. Ne, die dann unten nochmal aufschneiden kann, so ein. Damit verziert die halt. Ich weiß nicht, ob so. Eigentlich hat das nur Dekozweck, ist mal ganz ehrlich. Sieht halt einfach cooler aus, als wenn wir da so einen Löffel Schlagsahne draufknallen, ne? Aber. Ja, das fällt unter die Rubrik, das Auge isst ja mit, ne? Genau. Ja. Ansonsten, wer mag schon Kuchen? Aber wenn ich da so eine Patrone reinschnalle, hätte ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil da hätte man auch ein Bier mit zapfen können. Wir haben ja wirklich alle Zapfanlagen durch, ne, weil mit diesem Patrönchen da. Aber wenn ich mir das angucke, was die Patronen mittlerweile kosten und wie viel ich dafür brauche, je nachdem, ist das einfach unrentabel. Das ist einfach so. Für ein 5-Liter-Fass ist das albern, weil das ist auf der Fete eigentlich so schnell weg, dass die Kohlensäure da gar keine Chance hat, rauszugehen in der Zeit. Ja, und ich bin jetzt vor 3 Jahren, glaube ich, umgestiegen auf so eine Philips-Reft-Zapfanlage. Die für die 6-Liter-Fässer und die hat einen eigenen Kompressor drin dafür. Die generiert das selber und das ist Gold wert, das Ding. Ja. Für den Heimgebrauch zumindest. Ne? Weil auch diese Zapffässchen, egal wenn du sie reintust und auch die Billig-Zapfanlagen, die du kriegst, wir haben mittlerweile mit meinem Vater, haben wir alle ausprobiert, die es auf dem Markt gibt. Ich glaube, es gibt keine, die mir nichts sagt. Die kannst alle eine Tonne kloppen. Und diese Philips Reft, die war mit 200 Euro damals echt sehr, sehr teuer. Aber die hält auch, was sie verspricht. Also so ein Bierfass, sag ich mal, okay, bei den meisten wird es nicht so lange halten. Aber rein theoretisch kann ich das Fass wirklich einen Monat drin lassen, die 6 Liter. Und es schmeckt selbst am 32. Tag noch so wie am 1. Ach. Und es ist immer frisch gekühlt auf 4 Grad runter. Okay. Oh, cool. Das ist wirklich Gold wert, diese Anlage. Dafür ist wohl der Literpreis extrem. Also für Feten ist die nichts. Ne? Also ich glaube, das. Ja, dieses 6-Liter-Fass kostet auch schon, ich glaube, 13, 14 Euro. Ne? Das ist natürlich dann schon echte Preisansage. Ne? Wenn ich sehe, dass ich so einen Kasten für knapp 8 Euro kriege irgendwo. Oettinger wäre wahrscheinlich noch billiger, ja. ist das schon ein sehr enorm hoher Literpreis. Für meine Gäste nur das Beste. Genau. Ja. Da wirst du hier für gesteinigt, wenn du mit so einem Kasten ankommst. Das ist einfach so. Dann machst du hier nur einmal, dann bist du Dorfgespräch. Ich habe jetzt einen Kasten Oettinger gekauft, der war auch nicht schlecht. Ah, steinigt ihn. Ja, genau. Wer hat's gesagt? Darf er das? Darf er das? Gut. Ja. Dann, jetzt haben wir eine Menge übers Wanderwaffeleisen erfahren. Ja, ganz, ganz viel haben wir jetzt übers Wanderwaffeleisen erfahren. Ja. Es geht ihm gut, es klappert nicht mit den Zähnen und es wartet, dass es vorwärts geht. Genau. Nein, dem geht es wirklich gut. Also, das hat jetzt einiges mitgemacht. Wie gesagt, hat er sein privates Zimmerchen hier gehabt und hat sich auch sehr wohl gefühlt. Zum Spazieren gehen konnte ich es leider nicht überreden. Wollte nicht mit mir durchs Dorf gehen. Aber so Fotoshooting durch euer Dorf? Ich wollte es eigentlich in die Stammkneipe mitnehmen zum Daten. Ja. Aber leider ist das Problem gewesen, ich habe Saisonpause. Ganz, ganz doof. Das Geilste daran ist ja eigentlich, wo ihr das gelost hattet, da war ich ja unterwegs mit dem Auto, quasi oder einen Tag später, und habe mir das dann angehört. Und während ich fahre, bin ich quasi in die Richtung gefahren, wo es herkommt. Wo es zuletzt war. Also ich war Richtung Göttingen oben, die Ecke, Kassel. Und höre so, hey Gerard, du hast es gewonnen. Denk mir so, ich wusste ja, wer es vorhatte, der Grillzombie, ich weiß ja, wo der herkommt. Denk mir so, toll, hätte ich das vorher gewusst, hätte man vielleicht einen Termin vereinbaren können, ich hätte das abgeholt. So. Nein, diesmal ein bisschen, Sauerei habe ich damit jetzt nicht gemacht. Also ich hatte den versucht, den Teig ein bisschen zu variieren, ab und zu mal ein bisschen Schokolade rein. Hab diesmal versucht, den Eierlikör direkt selber in den Teig zu geben, bevor einfach nur oben drauf. Also ich dachte, bevor der an der Schnüss vorbei und dann noch leer. Das ging auch ganz gut. Das Einzige, was nicht so perfekt war, ist, ich hatte es dann mal mit Captain Morgan probiert, den Teig. Ich glaube, ich habe mich da mit der Mischung ein bisschen vertan. So an dem Motto, ah, Flasche auf, ach komm, das sieht gut aus. Nein. Es sind auch so Sachen, die gibt man dann einem Kind nicht. Glaube ich doch, der gewisse Schuss zu viel von dem Zeug. Die hast du mit auf Arbeit genommen wahrscheinlich, oder? Genau, die habe ich dann an meine Klienten weiterverteilt. Herr Schussner, wollen Sie auch eine Waffe? Die waren alle ruhig im Auto, die ging es alle gut. Super. Hatten keine Beschwerden mehr, alles tipptopp. Ja, wenn die einen dann mit Morgen-Captain grüßen, ne? Genau. Oh, die standen nachher alle vor dem Auto, weißt du, so machten den Captain, weißt du, kennst du, wenn der das Bein hochhebt, so. Die standen dann vorher alle schon so da. Sah ein bisschen komisch aus, aber... Wenn der Captain das Bein hochhebt. Sehr schön. Sagt der Mann, der eine innenbeleuchtete Toilette hat. Ja, ja. Mit Stropo. Mit Stropo habe ich noch nicht. Nein. Ach so. Ich weiche Stropo ist auch so bestellt. Ich habe es irgendwo gesehen. Weiche Übergänge. Ich warte drauf, dass die moderne Hausfrau das anbietet. Ja, das wäre cool. Meine Nachbarin hat jetzt schon wieder per WhatsApp geschrieben, ob ich noch was bestellen wollte. Habe ich gesagt, ja, ich hätte gern die Rotznase. Nee, die bestelle ich dir nicht, die ist ekelig. Ach, das ist ein Eierding da, ne? Mann, ein Eiertrenner da. Ne? Ja, genau. Der ist aber auch ekelhaft. Ja. Und der Anja hat gesagt, schreib ihr vielen Dank. Und dabei wolltest du dir das zum Hochzeitstag schenken. Ja, genau. Mann, nichts Schöneres, oder? Und am nächsten Tag direkt einen Blumenstrauß vorbeigebracht. Vielen Dank. Die Rotznase. Sehr, sehr schön. Ja. Über irgendwelche dunklen Wege muss ich die auch noch mehr aneignen. Ja, könnte ja sein, dass du die zufällig zum Geburtstag geschenkt kriegst. Dann wer weiß. Direkt Eierlikör machen. Das ist eine gute Idee. Gleich mal den Unmut der Schwägerin auf sich ziehen. Also ich werde das nicht tun, weil ich werde wahrscheinlich direkt verstoßen. Die mag mich danach nicht mehr. Ich werde es definitiv nicht besorgen. Ja, ich denke... Dann kriegst du keinen Ketchup auf den Nudeln. Ja, genau. Ich auch nicht mehr, verdammt. Ich denke auch, das muss in direkter Blutlinie passieren, weil da kann sie nie raus. Genau. Die Blicke könnte ich nicht ertragen, die Bösen. Ach, ziehst du einfach die Brille ab. Hätte sich dann auch erledigt an der Stelle. Ja, wollen wir denn mal schauen, wo das gute Stück dann hingeht demnächst, oder? Ja, das können wir machen. Wir haben ja soweit alles vorbereitet. Es war eigentlich nur ein Problem. Ich habe vergessen, beim Kai die Lizenz für unseren Titelsong zu verlängern. Oh, was machen wir jetzt? Da muss ich mal im Plan B, warte, Moment. Sein Name ist Wanda, Wanda, das Wanderwaffeleisen. Es geht gern auf Reisen im Podcastland. Yay! Applaus. Das gibt spontan Applaus. Oh, da wird ja der Gitarrenrodi erstmal zurechtgepfiffen. Ja, ich habe extra den Text geändert, damit es da keine Streitigkeiten mit der GEMA gibt. Ah, okay, wegen Urheber und so. Ja, und ich habe es auch nicht a cappella gesungen. Also das stimmt. Ist lang nicht so gut wie das Original, aber ja. Mal sehen, vielleicht dürfen wir beim nächsten Mal wieder. Da müssen wir mal in Verhandlungen treten, ja, genau. wie wir das dann mal gescheit machen. Eine Kiste Augustiner per Fax. Per Fax. Ich habe die ganze Kiste in der Fax reingeschüttet und das geht nicht. So. Nichts an. Bring mich gerade auf die Faxe. Fuck, die Akten, da müsste Faxe verdammt. In der 1-Liter-Dose. Auch immer wieder gern genommen zum Dosenstechen. Ja. Einfach die Dose schütten und schütteln. So. Ja, das wir dürfen auf jeden Fall wieder ganz herzlichen Dank sagen für 13 wunderbare Bewerber. Das ist eine Riesenfreude. Und Klaus, wer ist es denn diesmal? Ja, ich lese es gerne vor. Die Nummerierung kann ich mir fast sparen, weil wir verlosen ja heute mit Losen wieder, gell? Ja. Da ist es ja eigentlich... Lose! Ich mache es mal in der Reihenfolge des Auftretens auf diversen sozialen Medien. Da haben wir die feine Frau Steffi und ihr Krümelkind. Dann haben wir den Chris, den Bofa Futura. Die dritte Macht, das ist ein Podcast über Perry Rhodan, wenn ich das richtig weiß. Und den Popschutz-Podcast, alle beide Qualitätsprodukte aus dem Podcast-Imperium. Dann haben wir die Uli vom Uliversum wieder dabei, den Arne. Der ist auch, glaube ich, immer dabei. Seit über einem Jahr. Geocacher und kommt halt so aus diesem Dunstkreis. Die Gerichteküche ist dabei, die Flimmerfragen, der Markus Schmitz ist dabei, Ralf Meyer vom Nebensprechen, der Planet Kai und dann hat sich beworben der Podcast-Tag in Kiel. Dahinter verstecken sich Christoph und Daniela vom ESC-Schnack und heute noch so eben über die Ziellinie mit rübergerutscht ist der Bobson Bob. Ja, yeah. Also es sind 13 an der Zahl und ich übergebe jetzt sehr, sehr gerne an die Losfee. Ja, die Losfee muss jetzt erstmal los, das Kamerakind organisieren. Ich gehe mal kurz in den Westflug. Die muss jetzt losfehen. Na dann, husch, husch mit deinem rosa Tütü. Mit dem Stackmate. Ja, das ist auch ein geiles Bild. Wir nennen ihn auch die Lillifee von Hundsheim. Mal gucken, wie lange dauert. Aber das wird er schon hinkriegen irgendwie. Hoffentlich verläuft er sich nicht wieder, geht zwischendurch noch auf Toilette und macht Käsefondue an und irgendwas. Dann wird es natürlich wieder länger. Aber gut, ja. Ich höre schon Stimmen. Ich höre Stimmen. So, ich war also im Westflügel. Ja. Und genau, das Kamerakind sagt, du hättest mir auch Telegram schreiben können. Nicht ahnt, dass ich hier das im Flugmodus habe. Gut, auf Video und so. Und dann übergebe ich das deinen fähigen Händen und sag schon mal, damit ich es gleich nicht wieder vergesse, ganz lieben Dank fürs Filmen. Ja, genau, 13 Lose im neuen Lostopfgerät. Von einem, ich glaube, ich weiß gar nicht, kommen die aus Amerika? Die Klamotten hier von der Tupperware. Keine Ahnung. Ja. Ich fülle jetzt die Lose fachmännisch in den Lostopf. Und dann muss ich das erstmal zusammenbauen. Ja. Das klingt schon sehr profimäßig auf jeden Fall. Ja. Ja, mir ist ja ganz wichtig, das muss Geräusch machen. Vielleicht, ich habe den anderen Lostopf nicht gekriegt. Mhm. Und dann habe ich erst ausprobiert unsere Eismaschine, die war aber nicht laut genug. Die Eismaschine. Die Küchenmaschine, wo wir sonst den Refkuchen mitmachen, war mir zu gefährlich. Mhm. Und dann bin ich hier beim, der nennt sich Quickchef gelandet. Genau. Quickchef? Ja. So, dann mische ich mal gut durch. Achtung. Das sollte reichen. So, ich entnehme auch das Rührgerät. Und jetzt fische ich hier ein Los aus dem Topf. Mein Gott, ist das spannend. Ich kann kaum das Wasser halten. Das Los befindet sich in meiner linken Hand. In meiner rechten Hand der Zahnstocher. Und ich entnehme jetzt aus dem Los den Zettel. Und bin selber ganz gespannt. Ich hab hier auf meiner Soundmaschine keinen Trommelwirbel. Da kann ich mal einer eben. Besser kann ich nicht. Gewonnen hat diesmal, und ich glaube auch schon zum zweiten Mal jetzt, die Gerichteküche. Oh! Da muss er doch nicht sein 12-Monate-Abo abschließen. Ich sage an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Jo. Und lieben Dank an den Nett. Es geht nach Peits und im Chat wird gejubelt. Ja, und wir überlegen vielleicht beim nächsten Mal, ob wir nicht doch mal die rausnehmen, die das schon mal hatten. Der Arne hat darum gebeten, der bewirbt sich seit über einem Jahr. Und die Steffi auch, da gibt's sogar Dokumente drüber. Ja. Aber Leute, bleibt dran. Bleib ja, dran. Das ist schwierig. Du kannst ja auch niemandem verbieten, mitzumachen. Das lohnt sich. Nein, das wäre ja irgendwie merkwürdig. Ja. Nee, genau. Also, das geht ja hier mit ganz fairen Mitteln zu. Und wir gratulieren dann halt der Gerichteküche heute. Und sind mal gespannt. Letztens musste es auf den Harz, ne? Genau. Auf den Brocken. Auf den Brocken, genau, im Harz. Auf den Harz, im Brocken. So Peizerkarpfen im Wanderwaffeleisen. Ja, weil ich es gerade im Chat lese, der Sascha fragt, wegen den dreimal gewinnen, darf's behalten. Ja, das steht. Das, ja. Die das Nummer steht. Wer es dreimal hat, darf's behalten. Wir haben schon hier ein achtköpfiges Planungsteam, was wir danach dann verschicken. Ja, das ist ja das Problem, was ich jetzt hatte. Ich hab mich ja diesmal rausgenommen und hab ja dann auch gesagt, so, ja. Ich werde erst wieder mitmachen, wenn der Nächste das zweite Mal gewonnen hat. Jetzt kannst du dann schon wieder, was? Ja. Der Popschutz-Podcast hofft auf eine Waschmaschine, ja. Da gibt's doch die Kleinen für Kinder, oder? So in der Puppenküche. Diese Campingwaschmaschine, ja. Wandereismaschine. Ja, wir schauen mal. Wie gesagt, irgendwas wird uns schon einfallen. Aber erstmal muss ja einer tatsächlich die drei erstmal reißen. Genau. Dann schauen wir jetzt mal. Genau. Ich meine, gut. Jetzt haben wir schon zwei. Da müssen wir fast eine extra Liste machen, damit wir das nicht vergessen. Ein Wandertesla, ja klar. Da ist meine Putzfrau gerade mit. Da geht nichts. Die fährt damit gerade zum Friseur. Im Zugriff. Ja, ich sehe schon, im Chat gibt es einiges an Vorschlägen. Wir sammeln das mal, glaube ich mal. Wir könnten langsam anfangen, Ideen zu sammeln. Nein, Popschutz, das nicht. Die Wanderhure kommt uns nicht ins Haus. Er hat sich verschrieben, Wanderuhr sollte. Wanderuhr. Okay, ja. Ich muss mal Brille putzen. Vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Modernen Hausrockkatalog, auch nicht schlecht. Ja, da findet sich bestimmt irgendwann in diesem Katalog, was man benutzen kann. Das ist ja das Schlimme. Da gibt es tatsächlich Dinge, die gar nicht so abfähig sind. Außer die Rotznase offensichtlich, die, wenn die hier nicht durch die Zähne. Na gut, wir könnten natürlich auch einen Toaster verschicken. Da gibt es ja auch zahlreiche Geschichten zu aus dem Backhaus-Imperium, weil ich eine Zeit lang, glaube ich, so ziemlich alles getoastet habe, was toastbar war. Was nicht drei auf dem Baum war. Das war so halt in der Zeit so um 15, 16 rum. Ne, da hat man ja auch immer viel Hunger. Ich finde es ja auch geil. Wanderbierkasten. Ein Wanderbierkasten. Wanderbierkasten. Ja, also als Grundidee, du machst den voll mit Bier, also jetzt irgendeine Sorte, dann nimmt sich jeder eins raus und steckt dafür ein besonderes Bier aus seiner Region wieder rein. Aber die Idee fände ich auch nicht schlecht. Dann schreiben wir aber das Haltbarkeitsdatum bitte oben auf Kronkorken. Okay, da muss man sich halt nur durch den Kasten arbeiten. Das heißt doch. Kasten aus Versehen leer geworden. Ja klar, das Brot wird dich wahrscheinlich auffressen, da hast du recht. Also, ich fände die Idee trotzdem ganz toll. Ja. Ein Sechserträger vielleicht, ist ja nicht ganz so teuer. Wir könnten auch eine Wandermülltüte rumgehen lassen, weil mir wird immer gesagt, nimm mal den Müll mit, aber keiner sagt mir, wohin damit. Ja, eine Wandermülltüte. Der geht mit ins Büro, fährt mit S-Bahn. Egal. Ja. Schatz, nimm den Müll mit. Ja, mach ich. Ist in Ordnung. Ich hab den mal bei Rewe abgegeben. Steht hinten in der Garderobe und wartet, dass weitergeht. Ja. Das ist doch was. Ja, übrigens für den Fall, dass wir tatsächlich mal einen Toaster verschicken sollten, hier noch dann schon mal vorauseilend ein Wunsch. Versucht nicht, Brot der Marke Leicht und Kross in diesem Toaster zu toasten. Nee. Es gibt da, das haben wir empirisch ermittelt, das schmilzt und schließt die Elektrik kurz in dem Toaster. Und so fand dann unser guter Siemens Toaster ein jähes Ende. Mit einem Blitz vom Toaster Richtung Steckdose hat sich das gute, das war so ein stoffummanteltes Kabel, verabschiedet. Und es war für einen Moment dunkel im Haus Backhaus. Ihr bringt mich noch um Haus und Hof. Genau. Hast du den Lötkolben auch aufgemacht? Ja, habe ich. Wo ist der Frank? Im Keller. Was macht der da? Der brät arme Ritter. Aha. Ah. Es riecht aber eher nach armen Mumien. Ja. Die waren aber auch wirklich durch meistens. Ja, sowas von. Dass dir das gar nicht komisch war, dass die Eltern dir extra einen Herd unten in den Keller gestellt haben. Dafür, ich habe gedacht, die lieben den Kamineffekt. Ach so. Das roch ja dann wirklich im ganzen Haus. Die erste Etage wäre viel praktischer gewesen. Draußen. Das ist ein Draußenessen. Aber das ist, wenn man Physikleistung abwählt, dann. Ja. Da passiert sowas natürlich. Ja. Dann frage ich doch mal in die Runde, wie schaut's denn aus? Habt ihr Lust auf ein Quiz? Oh ja. Ja? Ich habe mich vorgefürchtet, ja. Na, dann schauen wir. Dann schauen wir mal. Hier kommt das Quiz. Der große. Oh, oh. Der große Preis gewinnt. Jetzt kommen die Mädels. Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Hier ist Wim Tölke und ich begrüße euch alle recht herzlich zu diesem speziellen Quiz heute hier im Backhauscast. Ich darf heute euer Gastgeber sein, Wim Tölke. Wir haben tolle Zuhörer, wir haben Live-Zuhörer aus Deutschland und sogar aus Wien hört uns jemand zu. Grüße alles. Ja, und wir haben drei fantastische Kandidaten, die heute Experten sind zur Frage, alles was mit Podcast zu tun hat. Ich grüße den Gérard. Hallo Gérard. Hallo. Und ebenfalls teilnehmen wird der Frank. Hallo Frank. Nach einen wunderschönen guten Abend. Und ins südliche, ja nicht München, sondern südlich von München, der Klaus Backhaus. Hallo Wim, ich grüße dich. Ich hoffe, alle sind gut vorbereitet zu diesem speziellen Thema Podcast. Oh. Wir haben heute eine Sonderregel für euch. Wir haben ja jetzt nur euch drei als Kandidaten. Und wie üblich werdet ihr Fragen bekommen mit vier Antwortmöglichkeiten. Aber während dem ganzen Quiz darf jeder einmal lösen rufen, direkt nachdem ich die Frage vorgelesen habe. Dann gibt's keine Antworten und dann muss derjenige, der das als erstes gesagt hat, richtig beantworten. Dafür gibt's drei extra Punkte. Hat er es falsch, bekommen die anderen einen. Haben alle Kandidaten diese Regeln verstanden? Ja. Ja. Ja. Jeder darf einmal direkt lösen. Jeder darf einmal direkt lösen und ich hoffe, dass ich bei den Brüdern akustisch nicht durcheinander komme. Würde ich da zuerst lösen. Das regeln wir in einem fairen Faustkampf. Das denke ich. Ja, da bin ich schon gespannt. Wir haben ganz einfache Fragen und wir haben natürlich auch ein paar schwere Fragen, ein bisschen Technik und ja, also das wird hoffentlich recht spannend werden. Seid ihr denn bereit? Ja, absolut. Ja, absolut. Prima, auch der Frank kriegt wieder Luft, ja? Das klappt schon. Der Nachtzug schreibt gerade, Frank steht als dritter Gewinner schon fest. Du hast aber auch deine Fans, gell? Lassen wir das mal auf uns zukommen. Ja, ich nehme mal eben meine Pillen, dann geht das schon. Nun, dann fangen wir mal an mit dem Begriff Podcast. Aus welchen Begriffen entstand der Ausdruck Podcast? Ist das A, Podologe und Casting, B, iPod, Broadcasting, C, Pod-WG und Castaway oder D, Pod und Kasten? B. Ich bin für B. Ich sage auch B. Es ist B. Also alle drei sagen B und da haben wir schon die ersten Punkte für jeden Mitspieler. Na, das geht doch gut los. Das ist ganz prima. Da sind wir mal gespannt, wie es mit der nächsten Frage kommt. Wann wurde denn das Konzept erstmals vorgeschlagen bzw. erfunden, das Konzept Podcast? War das 1998? War das im Jahr 2000 oder 2006 oder 2011? Boah. Wann ist denn der iPod rausgekommen? Da komm, ich sag einfach 98. Ja. Ich schließe mich dem an. Ich sag 2000. Dann hat Klaus einen Punkt im Jahr 2000. Es ist das erste Mal erschienen. Na, das ist doch interessant. Ja, aber die Frage nach dem iPod ist schon richtig. Wann ist denn der iPod rausgekommen? Gibt es dafür jetzt auch Punkte? Nein, das ist okay. Aber die Redaktion hat mir aufgetragen, ein bisschen Smalltalk dazwischen zu machen, weil es ja nicht ganz so trocken ist. Dann tippe ich mal auf 2000. Oder knapp davor vielleicht. Da, davor, ich würde sagen, wenn, dann war es davor ja, wahrscheinlich. Dann muss es schon davor gegeben haben. Ja. Dann war das 98. Aber ich habe keine Apfelgeräte und auch die Geschichte nicht wirklich verfolgt, muss ich sagen. Ja gut, ja. Dann schauen wir mal nach einer interessanten Frage hier. Oh ja, das ist schön. Was verbirgt sich hinter der Adresse freakshow2@studio-link.de? Ist das die Adresse für Audiokommentare zur Freakshow? Ist das eine Mastodon-Instanz? Ist das eine Testadresse für StudioLink? Oder ist das die E-Mail-Adresse von Pit Tainglove? Das ist die Test. Achso, das sollte ich sagen. Die heißt ja. freakshow2@studio-link.de. Das ist die Testadresse für StudioLink. Das ist ähnlich, wie man bei Skype so einen Testanruf machen kann. Würde ich sagen. Ja, ich glaube, ich habe das auch irgendwo so gehört. Ja, irgendwann mal gelesen, dass das so ist. Ja, dem schließe ich mich an. Ja, ist ja eine Subdomain dann. Ja, würde ich auch sagen. Also Frank und Gerard möchten gern Klaus nachsprechen. Ja. Seid ihr euch denn da sicher? Ich bin mir sicher, dass ich das irgendwo auch mal gelesen habe, wo dieses ganze StudioLink rauskam irgendwie. Ich bin mir da relativ sicher, ja. Gut, ja, dann haben wir dreimal einen Punkt. Jeder hat das richtig. Das stimmt. Ich sehe schon, die Fragen müssen noch schwerer werden. Ich gehe nicht zu null raus. Juhu. Ja. Wo wurde denn der Begriff Podcast im Jahre 2005 zum Wort des Jahres gewählt? Weiß es jemand? Nein? Nee. Also, vier Auswahlmöglichkeiten. In A wäre Großbritannien, B ist die USA, C ist Neuseeland und D ist Bayern. USA. Bayern. Bayern wäre geil. Klaus antwortet Bayern. Ich antworte Bayern, ja. Komm, Podcast heißt bestimmt was ganz anderes. Ja, dann darf der Frank noch überlegen. Ich würde auch die USA sagen. Auf die USA. Ja, schade, schade. Eben noch so erfolgreich. Es ist in Großbritannien das Wort des Jahres gewesen. Ach, okay. Also haben wir, wenn ich es richtig sehe, keinen Punkt. Bayern knapp daneben. Knapp daneben. Mann. Ja, dann gucken wir doch mal hier. Das wisst ihr aber. Welches Land verbirgt sich im Pseudonym Reidegger? Lösen. Wer war das? Nee, das war Gerard. Gerard? Ich sag Frankenland. Frankenland? Ja, dann sag ich das fränkische Land. Das ist falsch. Einen Punkt für Klaus und einen Punkt für Frank. Das GER steht für Germany, glaube ich, beim Reidegger. So ist das richtig. Ja. Ach ja, mein, ich hätte es auf dem Wohnung. Genau. Verdammt. Das ist zusammen aus Reiden, das ist ein Spielername und GER für Germany. Deutschland. Ja. Ach, aber leider, Klaus, ja, was heißt leider? Du hast ja Punkt gekriegt für nichts sagen. Für nichts sagen. Ist auch mal schön. So, so mag ich das am liebsten eigentlich. So, guck mal. In welchem Podcast geht es nicht nur um Geocaching? Ist das Spielbretterde? Ist das Enzyklia? Ist das Geogedöns oder Podcast ST? Geogedöns. Ich würde auch sagen, Geo-Gedöns, die machen auch so Handyspiele. Ich weiß das nicht, deswegen schließe ich mich den beiden Herren an. Das ist eine kluge Entscheidung, dann kriegt da jeder einen Punkt dafür. Hey! Yeah. Ja. War ja nicht so schwierig, Gerard, ja auch großer Geocaching-Podcaster. Ich sehe schon, das ist alles zu einfach. Es kommen schon noch ein paar knackige, kommen schon noch. Aber ihr könnt euch noch mal entspannen. Warte mal, hier sind doch die Musikexperten. Wie lang darf ein Intro maximal dauern? 10 Sekunden? Geht's ja vor. 10 Minuten? Nach GEMA-Regel? Oder so. Beliebig? Also wenn es GEMA-Material GEMA ist, bin ich ist bei das, 10 Sekunden. Ja, bei GEMA ist das 10 Sekunden. Ich lese noch mal die Frage vor. Wie lang darf ein Intro maximal dauern? Ich sag beliebig. Beliebig. Und die anderen beiden sagten nach GEMA. Habe ich das richtig verstanden? Wenn es GEMA-Material ist, würde ich sagen 10 Sekunden. Wenn es eigene Musik ist, kannst du von mir aus Intro machen, bis der Podcast zu Ende ist. Entscheide dich für eine Antwort. Dann nehme ich die letztere. Ich hätte mal gerne einen Podcast, wo nur ein langes Intro und ein langes Outro ist. Es hören uns ja viele Leute zu. Ich bin sicher, das wird entstehen. Was ist denn die Antwort von Frank gewesen? Ja, ich bleibe dann mal bei der GEMA. Bei der GEMA, das ist dann das D. Nein, das war das C. So. Und beim Gerard, was? Ich sag beliebig. Beliebig. Ja, beliebig ist natürlich richtig. In der Frage stand ja nicht drin, dass da GEMA-Musik entstanden ist. Mhm. Und ist mit der Frank ein bisschen auf den Leim gegangen. Natürlich beliebig. Aber das mit dem Podcast, der nur aus dem Intro und Outro besteht, da bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis der rauskommt. Bis der kommt, ja. Genau. Ich bin gespannt, wer es macht. Den Pantomime-Podcast hatten wir ja auch schon. Ja, den müssen wir noch nachvertonen. Ja. Der klemmt sich ein bisschen. Der war unbedingt eine Instanz auf Mastodon. So werden ja solche Sachen geboren. Ich finde das, ja. Find das wunderbar. Wenn es keiner macht, mache ich es. Aber ich bin mal gespannt, wann das kommt. Herrliche Idee. Wunderbar. Welcher Mikrofontyp ist das Rode NT1A? Erlösen. Das ist der Frank jetzt gewesen? Ja, es ist ein Großmembranmikrofon. Ja, es geht hier eher um die technische Frage, nicht die Größe. Kondensator. Richtig, 3 Punkte. Wow. Jawohl. Können wir einen Zwischenstand mal bekommen, dass man weiß, inwiefern man sich noch anstrengen muss oder nicht? Klaus und Frank liegen bei 7 Punkten und Gerard ist bei 5 Punkten. Okay. Ich habe aber noch ein paar Fragen, wenn es euch noch geduldig ist. Ja, sicher, immer raus damit. Verändern. Können wir den ganzen Abend machen. Denn Podstock 2018, in welchem Ort oder bei welchem Ort fand Podstock 2018 statt? Ich sag lösen. Dann löst der Klaus. Ne? Und ich sag mal bei Wolfsburg, wenn das der nächstgrößere ist. Nein, das ist weit weg. Oh. Wir hatten ja hier die Nähe von Aalen war das doch. Wir hatten die Antwortmöglichkeiten Leipzig, Sorschied, Talle oder Sibisse. Oh, hätte ich doch warten sollen. Ich glaube, ja. Ja, dann hätte ich Leipzig gesagt. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, wie das hieß, aber Sibisse ist es gewesen. Ja, ne? Aber Frank und Gerard haben jetzt also auf diese Art und Weise ohnehin einen Punkt bekommen. Oh, der Frank gewinnt heute. Heute ist soweit. Doch als Direktrufer oder haben alle drei schon? Nee, Frank hat noch einen Joker, oder? Nee, ich habe den Kondensator. Jeder hat seins durch. Okay, nur dass ich dann das hier, weil meine Assistentin Brigitte ist heute leider nicht da und auch unser Notar hatte keine Zeit, muss alles selber machen. Ja. Müssten wir jetzt nicht zwischendurch mal Postleitzahlen vorlesen von Gewinnern oder so? Postleitzahlen und Bumm und Wende legen. Ja. Naja, weiß nicht, ob die noch kommen, das schauen wir mal. Also, das ist nicht so ganz einfach. Aber wisst ihr denn, wie der Vorgänger-Podcast aus dem Sendegarten hieß? War das Pod-Union Magazin, die Pod-Revue, Podstock News oder Reidinger? Ah, Pod-Union Magazin. Die Pod-Union. Dann nehme ich auch A. Ja. Ja, eine gute Taktik, Frank. A ist richtig. Und Frank liegt in Führung damit. Wer sagte vorhin, dass Frank schon wieder die rote Laterne hätte? Ja, das schaut noch nicht danach aus. Es sei denn, ihr wisst, aus welchem Kanton die Auslandsschweizerin stammt. Stammt sie aus Zürich, aus Bern, aus dem Kanton Aargau oder aus Luzern? Ich sag Bern. Hätte ich auch gesagt. Oder sag ich auch Bern. Ich schwanke gerade zwischen Bern und Luzern. Ich schwanke gerade. Ja, kannst du überlegen. Ich weiß es nicht, aber ich schließe mich einfach mit Bern an. Und Bern ist auch die richtige Lösung. Genau, ja. Auslandsschweizerin, mittlerweile eine Inlandsdeutsche. Ja. Ja. Ist noch nicht ganz raus, wie die offizielle Bezeichnung heißt. Das überlassen wir ihr. Ja. Soll sich mal was Nettes überlegen. Ja. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Was? Ja. Schöner Playboy. Lalalala. Jetzt haben wir Girard am Start. Ja, hier ist auch noch mal was für die Experten. Sind ja alles Top-Kandidaten, das ist ja alles euer Spezialgebiet. Daher wisst ihr sicher, welches Tier an einer guten Podcast-Aufnahme beteiligt ist. Ist dies eine Spinne, eine Ameise, eine Krake oder eine Muschel? Das ist A, die Spinne. Ja, es sollte eine Spinne sein, ja. Es ist eine Spinne. Ich spreche mal in die Muschel. Ja. Die ist nämlich voll absorbiert. Das ist ganz toll. Außerdem, Muscheln bringen zu viel Rauschen auf die Aufnahme. Deswegen hat sich das nicht durchgesetzt. Naja, die Ohrmuschel wäre ja vielleicht auch noch ein wichtiges Teil, aber die war ja nicht gefragt. Die Spinne natürlich, in der unser Mikrofon hängt, das der Frank vorhin schon erraten hat. Unter anderem. Ja. Ah. Ja, es ist eine Spaßfrage, aber kann man ja mal machen. Mhm. Welchen Podcast hört man meist nicht bewusst bis zum Ende? Ist das Meditation for You? Ist das Sandmännchen? Der Einschlafen-Podcast oder Freud für Anfänger? Ich nehme D. Ja. Ich würde auch gerne D nehmen, wenn das geht. Einschlafen-Podcast. Mist, dass man nicht lösen kann. Verdammt, dass ich nicht mehr lösen darf. Er hätte noch ein bisschen warten müssen, aber man weiß ja nicht, was so kommt. Es kommen auch schwerere Sachen. Ja. Würden denn Klaus und Frank ihre Antwort noch mal überdenken wollen? Nee, ich bleib bei D. Ich finde D klasse. Den gönne ich mir. Dann macht ihr das Rennen spannend und ich vergebe 0 Punkte, denn es ist C. Ja, Girard kriegt einen, oder? Girard kriegt einen, das habe ich hier auch notiert, genau. Ich hoffe ja, dass die anderen Zuhörer nicht mittlerweile eingeschlafen sind und immer auf der Höhe sind. Aber ich denke schon. Jetzt wird's knackig. Ich fand die Frage so herrlich. Also, wisst ihr, was ein Backronym ist? Die Leute vom Backhaus wissen bestimmt, was ein Backronym ist. Und zwar, wie lautet das Backronym für RSS? RSS ist Rich Site Summary, aber wie heißt das Backronym? Ist das Resolve Synergy Status? Ist das Reassemble Safe Settings? Oder Really Simple Syndication oder Real Sound Synthesizer. Oh Gott. Ihr müsst die Antwort wiederholen. Ach komm, C, keine Ahnung. War das D? C. C. C für den Girard. Ja, ich weiß es nicht, ich sag B. B, Reassemble Safe Settings. Real Sound Synthesizer. Und das hatte ich mir gedacht, dass der Frank auf den Synthesizer geht. Damit ist er mir aber auch auf den Leim gegangen, wie geplant. Es ist Really Simple Syndication. Eine Art Umschreibung des Begriffs Rich Site Summary. Mhm. Ja, wunderbar, haben wir doch. Oh, es ist Kopf an Kopf. 10 für den Klaus, 11 für den Frank, 11 für den Gerard. Es warten noch 4 Fragen auf euch. Dann oh, jetzt. Ein Ergebnis. Jetzt muss ich mal gescheit hinsetzen erstmal. Ja. Also, in welcher Kategorie ist der Podcast Umwomukum bei FIT und iTunes gelistet? Ist das die Kategorie Geocaching, Familie, Musik oder Vermischtes? Das ist schwer. Ja, das ist schwer, ja. Da bin ich jetzt bei beiden dran. Ja, Musik oder Vermischtes. Ne? So, ich persönlich würde jetzt auf Musik tippen. Was war noch? Das käme jetzt als nächstes. Was war noch? Ich lese es nochmal vor. Wir haben Geocaching, Familie, Musik, Vermischtes. Ich sag Familie. Beim Gérard war es? War es Musik. Musik? Ich würde auf, also ich finde, dass es irgendwie vermischt ist. Zumindest passt das gut. Ja. Weil es ist ja Musik und dann war es auch mal. Dann hast ja, aber passen hat nichts mit den Kategorien zu tun, wo du die Podcasts findest oft. Ja gut. Jetzt muss man schauen, was unter Wissenschaft alles gelistet ist. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich denke sogar, dass die Kategorien Geocaching, Familie und Vermischtes es gar nicht gibt in diesen, sondern tatsächlich ist es dann deswegen unter Musik gelandet. Yeah! Das heißt, Gérard hat einen Punkt. Jetzt zieht er auf und davon. Jetzt galoppiert er weg. Und jetzt bin ich persönlich sehr gespannt. Denn wie heißt der Ur-Podcast des Berliner Philharmonikers Friedrich Witt? Ja, dann gib mal ein paar Vorschläge, ich bitte. Ich gebe ein paar Vorschläge. A wäre Zirkus Karajani. B ist Übung macht den Meister. C, die 12 Cellisten. Oder D, ein Kontrabass spielt selten allein. Mein Favorit ist D, weil das wieder so ein schönes Ding ist. Ich nehme D, weil ich es nicht weiß. Das ist Frank gewesen, ne? Ja. Frank, ich notiere. Ich nehme einfach mal Übung macht den Meister, den finde ich so toll. Ja, das ist also der Gérard und dann hätten wir noch eine Möglichkeit für den Klaus. Ja, ich nehme A. Du nimmst den Zirkus Karajani. Ja. Okay. Dann wollen wir mal der Reihe nach auflösen, denn das ist ja so ein bisschen mein Gebiet. Zirkus Karajani ist das Berliner Kosewort für die Berliner Philharmonie. Also nicht die Lösung. Übung macht den Meister, sagt jeder Musiklehrer, ist aber auch meines Wissens kein Podcast von Friedrich Witt. Die 12 Cellisten ist eine Gruppierung der Berliner Philharmoniker, die spielen unter diesem Namen. Aber der Podcast heißt tatsächlich, ein Kontrabass spielt selten allein. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Und das ist der allererste Personal Podcast, den ich je gehört habe. Und der ist wirklich kurz nach, also 2001 ist der schon entstanden. Ah, ja. Es ist ein mittlerweile pensionierter Kontrabassist, der lebt jetzt auch leider nicht mehr. Und er hat tatsächlich über sein Leben bei den Berliner Philharmonikern erzählt, über Karajan, lauter Insider-Sachen. Und er spielt auch jedes Mal am Ende diese Sendung mit Klavier und Kontrabass ein immer sehr hübsches Stück. Ich kann euch das nur empfehlen. Also ihr seid ja auch so ein bisschen Musik interessiert. Den Podcast gibt es immer noch. Guckt nach, ein Kontrabass spielt selten allein. Sind ein paar tolle Folgen drin. Ach, cool. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Danke. Ja, wir kommen auf die Zielgerade. Oh, es ist ganz knapp. Ich hoffe, Klaus, du hast genügend Preise bereit. Aber wir haben 11 für den Klaus, 12 für den Frank, 12 für den Gérard und noch 2 Fragen. Jetzt kommt eine historische Frage. Welcher Gegenstand aus dem 12. Jahrhundert wird heute noch in Podcasts erwähnt? Ist das das Schneidebrett? Ist das Pfeil und Bogen? Ist das das Waffeleisen? Oder ist das das Kupferkabel? Ich sag Schneidebrett. Gérard nimmt das Schneidebrett. Ich nehme Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen für den Frank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt denn das Waffeleisen? Dann nehme ich das Waffeleisen, glaube aber es ist der Kupferdraht. Nun, Schneidebrett ist natürlich ein Witz. Ja, wenn wir hier Podcast schneiden, brauchen wir kein Schneidebrett. Pfeil und Bogen, ja, das gibt es schon 5000 vor Christus, da sind wir nicht im 12. Jahrhundert. Kupferkabel werden erwähnt, aber nicht im 12. Jahrhundert. Es ist tatsächlich das Waffeleisen, das im 12. Jahrhundert in Frankreich das erste Mal geschmiedet wurde. Es wurde dann in heiße Kohlen gelegt und damit wurde dann ein Teig gebacken. Ich bin kaputt. Ich breche hier zusammen. Ey. Das war geil. Wer hat Waffeleisen gesagt? Wie alt jetzt euer Wanderwaffeleisen ist, nicht, dass da schon 12. Jahrhundert draufsteht. Ja, guck mal schnell aufs Typenschild. Ja. Ich glaube nicht, dass es da schon Amazon Basics gab. Aber ja, wer weiß. Wer weiß. Ja, wer hätte das gedacht? Ich habe mir so schöne, leichte und schwere Fragen ausgedacht. Sonderregel und alle drei stehen auf der 12. Und es gibt noch eine Frage, die ist leider leicht. Gibt es drei Sieger, vermute ich mal. Trotzdem stelle ich die Frage, welchen Audio-Codec verwendet die Pod-WG? MP3, MP4, Ogg Vorbis oder Opus Voice? Opus Voice. Ja, Opus. Und damit haben wir ein Ergebnis. Frank ist Erster. Yay! Klaus ist Erster. Yay. Tatsächlich. Und Gerard ist Erster. Hey! Ja. Gratuliere. Ein Wahnsinn. Da gibt es auch keinen Zank. Ja. Da haben wir brüderlich geteilt. Was? Ja. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat der kleine Spaß gefallen. Sehr, sehr schön. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Sendung und verabschiede mich mit diesem kleinen Lied. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, Wim. 1, 2, 3, 4. Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Der schenk ich eine Luftmatratze. Spielzeugmaus. Da kann Gerard gleich mitsingen. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schallplatte, die ich bekommen habe. Boah, nee, war das schön. Klasse. Christian, ja. Bist ein Schatz. Super. Wim, er heißt doch Wim. Ach, Wim. Ach Mensch, Wim Christian. Toll. Wim Oboman. Super, vielen, vielen Dank. Das freut uns, das ist ganz toll. Ja, Mensch. Das... Wer hätte gedacht, dass das Waffeleisen schon so alt ist, oder? Mensch, 12. Jahrhundert, Donnerkeil. Das. Ein Traditionspodcast hier. Geschichtspodcast. Also, wir lassen den auch unter Wissenschaft listen demnächst hier. Hat denn der Zeitspeise-Podcast schon mal über Waffeln berichtet? Wenn, dann hätte er jetzt eine Vorlage. Ich glaube noch nicht, ne? Das wäre mir bestimmt aufgefallen. Kannst du dir ja nochmal was wünschen. Das mit den Chipsen hat ja auch geklappt. Das stimmt, ja. Beziehungsweise das mit dem Singen. Die haben wohl auf Podstock tatsächlich meinem Wunsch Folge geleistet. Und wie heißt das? Mit Döner wird man schöner. Live vorgesungen auf der Bühne. Ja, leider ohne Ton. Das war das GEMA-Ding. Da haben sie sich nicht getraut. Hätte ich aber, wüsste ich auch nicht gemacht vielleicht. Die 2 Euro, die kannst du da auch noch investieren. Ja, naja. Weiß ich nicht, ob da dann 2 Euro, Euro bleiben oder nicht. Da gibt es bestimmt bei der GEMA einen ganz tollen Schlüssel, wie die das ausrechnen, nach eventuell möglichen Klickzahlen. Downloads, ja. Genau. Wer die weiß dann als, das schon. Genau, die dann als Veranstaltungsgröße angerechnet werden. Und dann kann das teuer werden. Ne? Je nachdem. Naja, was soll ich sagen? Wir hatten ja mal einen Podcast-Verein, der wollte sich ja drum kümmern, dass es eine Lösung gibt für Podcaster. Aber ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen an der Stelle. Ja. Ist einer von euch da Mitglied? Nee. Nein. Nee. Nein. Gira auch nicht. Ja, okay. Nee. Nee, sagt er. Ich habe bis jetzt keinen Grund gefunden, warum. Ah, okay. Ja, für mich war das damals schon ein Grund, weil die gesagt haben, wenn genug Leute halt sich finden, die da mitmachen bei dem Verein, dann könnte man halt der GEMA gegenüber halt besser auftreten. Wenn du jetzt als Privathansel herkommst, ist doof. Und die Idee war, wenn da jetzt ein Verein ankommt, der so, was weiß ich, mit 4-stelligen Mitgliedszahlen da auftritt, tritt und Anfragen stellt, hatte man sich gedacht, dass es vielleicht mehr Erfolg haben könnte, da mal eine gescheite Lösung zu finden, dass du jetzt nicht gleich Haus und Hof und das Auto verkaufen musst, wenn du mal irgendwie vom Peter Maffay mal ein Spiel einspielen willst, ja, einen Song einspielen willst. Ja. Na gut, schauen wir mal, vielleicht wird das ja noch. Ja. Bis dahin machen wir das einfach alle so und hoffen das Beste, würde ich meinen. Genau. Ja. Was seht ihr Rheinland? Er hätte noch immer Jod gegangen. Man wird sehen, was draus wird, ja. Sehr, sehr schön. Ein Podcast-Rätsel. Das waren echt knifflige Fragen teilweise. Ja, das war nicht so einfach. Ich bin gespannt. Hoffentlich haben die Leute ein bisschen Spaß beim Miträtseln. Aber ich denke schon. Ja. Ja. Kann ich ja sagen. Ich habe mich sehr gefreut, als die Idee ums Eck kam, das heute so zu tun. Das war sehr, sehr schön. Ich habe das natürlich in meiner ersten Begeisterung dem Frank erstmal per Telegram. Und dann habe ich das ganz schnell wieder gelöscht. Zum Glück geht das ja jetzt mittlerweile, dass man auch beim Gegenüber das wieder löschen kann. Weil so ganz am Ende kam dann, ja, aber nicht verraten. Oh. Also, so fleißig mitgetippt, ey, super, schau. Lalala und tröre. Und ich habe es glücklicherweise, ich habe es nicht gesehen. Ja, Schwein gehabt. Mit meiner Handynutzung, das ist ja immer so eine Krux bei mir. Ja, weil die Kommunikation relativ schnell geht bei uns dann eigentlich immer, wenn irgendwas da mit dem Thema ist. Ja, sehr, sehr schön. Was war denn jetzt der Preis? Der Preis, ja, das muss ich mir jetzt noch überlegen. Ich hätte hier drei Äpfel liegen, die wurden mir heute gebracht. Oh, wunderschön. Mit dem Hinweis, wir hätten doch Pferde. Oh, drei kleine Äpfel für 12 Pferde. Die müssen wir mal klein schneiden. Naja, ja, ist er jetzt wieder. Bei uns ist hier jetzt wieder Obstzeit und dann hängen alle naselang hängen hier die Eimer mit Äpfeln am Zaun von den Nachbarn, weil die auch nicht wissen, wohin damit. Und das geht dann alles auf den Hof. Ja. Ich weiß es dieses Jahr aber auch nicht. Und die sind teilweise so wurmbefallen, dass du die echt nur Pferden geben kannst. Also, oder kompostieren. Ne? Das ist ja gut, wir hätten ja auch noch so eine Firma, die macht dir dann Saft raus. Also die weiß ich nicht. Die werden die Würmer auch nicht rausmachen, nehme ich mal an, aber die kochen das ja dann einmal ab und dann ist das wahrscheinlich. Alles Eiweiß. So. Alles Eiweiß. Ja. Wir haben ja hier so eine Apfelpatsche um der Ecke, die nehmen sowas überhaupt nicht mehr an. Die gucken da durch und wenn die einen faulen oder wurmstichigen Apfel finden, dann nimmst du den ganzen Hänger wieder mit. Ach so, ne, die machen das, du kannst echt da dann. Ach so, bei uns ist so, du bringst da dein Zeug hin und kriegst genau aus denen, die du hinbringst, pressen die dir deinen Apfelsaft und den nimmst dann anschließend mit. Genau, und das machen die eben nicht, sondern da kriegst du dann irgendwelchen Saft. Ach so. Naja, ist auch egal. Ich meine, wenn es die eigene Äpfel sind, kannst du sagen, der Wurm muss rein, das ist, wir wollen Tequila drüber schütten. Genau. Komisch, jetzt habe ich heute das zweite Mal dieses Tequila-Thema hier am Start. Ja, wieso? Wann war das schon mal? Ja, heute beim Mittagessen auch hier mit dem beim Mittagessen? Mit den Kindern? Jon, wo ich dir von erzählt habe, mit dem ich da Deutsch gelernt habe. Ah ja, okay. Der kam auf einmal auf Tequila. Da ist der Wurm drin. Da ist aber auch der Wurm drin in dem Getränk. Tequila ist toll, ich merke noch gar nichts. Hupala. Dann steh mal auf. Bum. Ja. Na gut, also ich sehe schon, die Äpfel sind als Preis nicht so angekommen. Dann muss ich mir was überlegen. Wenn die mir auch zugenäht haben, dann komme ich zu dir und löse den irgendwie. Genau. Preis rein. Dem Girard schicke ich ein paar Auphonic-Stunden. Oh ja. Die sind immer gern genommen, habe ich jetzt gelernt. Ja. Auphonic-Stunden immer. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich habe das ja schon öfter überlegt, Leuten mal, du kannst ja da so Stunden verschenken irgendwie bei Auphonic, ne? Genau. Und ich bin mir dann nicht immer so sicher, ob das nicht vielleicht irgendwie falsch ankommt, wenn du jemanden so Auphonic-Stunden schenkst. Weißt du, so nach dem Motto, wie, was ist meine Qualität, scheiße oder was? Ja, das ist so ein bisschen wie wenn du deinem Schwiegervater ein Deo kaufst. Ja, genau, so, oder? Ja, die besten Geschenke ever zum Geburtstag oder so. Oder Duschgel oder Deo oder so, das ist natürlich immer ganz toll. Genau, der Frau mal so eine Tube Faltencreme oder was. Dann war es das auch erstmal wieder. Auf der Couch ist auch schön. Du jetzt Wohnzimmer. Ja, genau. Och, da ist der Fernseher auch größer. Und nimm dein Podcast-Zeug mit. Aber dumm gelaufen. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Ja, besser ist nicht. Ich kann das ja hier mal sagen. Sollte jemand so eine Spende bekommen von meiner Seite, das ist definitiv nicht böse gemeint, sondern nur ein nettes Mitbringsel. Besser wie Blumen. Und gegen Falten helfen Gummibärchen sowieso viel besser. Die füllen das Ganze von innen aus. Und oder Tischtennisbälle rechts und links. Dann kann man, aber das ist mit der Aussprache schwierig dann anschließend. Genau. Das wäre auch mal ein Spiel, das können wir auch mal machen, weil wir gerade schon dieses Leicht und Cross hatten. Und was weiß ich, da gibt's doch hier dieses, wie war das, 20 Salzstangen, wer als erster wieder sprechen oder pfeifen kann oder irgendwas. Ne? Das müsste doch im Podcast eigentlich auch gehen normalerweise, oder? Bestimmt lustig, ich kaufe mir schon mal einen neuen Popschutz. Und das machen wir mit verschiedenen Snack-Sorten, probieren wir das aus, um rauszufinden, was jetzt genau der Podcast-Snack überhaupt ist, wo man auch schnell wieder reden kann anschließend. Ich glaube, ganz schlimm sind die Beukeler-Kekse. Die Beuk, welche? Die, diese, hier, hier diese mit den 32 Zähnen, diese ganz einfachen Butterkekse. Ah, die Butterkekse? Ja. Ja, aber die Salzstangen, Salz zieht Wasser, ne? Ja, auch. Also ich sehe schon, das wäre vielleicht mal eine Testrunde, das könnten wir ja mal in einer Sonderaufnahme mal erstmal vorher. Was steht da unten? Der, türkischer Honig. Türkischer Honig. Oh, der ist süß wie Sau, gell? Der zieht an die Schiene. Das ist das Zeug, wovon das Karies bekommt. Ja, ich müsste irgendwas sein, was stopft. Banane. Was stopft? Hier die Tuck ist auch gut. Tuck ist, glaube ich, auch, ja, genau, diese Salzcracker. Ja. Aber ohne Frischkäse. Ja, ja, genau. Nichts mit Bresso und so. Und Menno. Nicht die Luxus. Ich wollte keinen Markennamen nennen. Ist doch egal jetzt. Solange du die schön in deiner Tupperdose aufbewahrst und dazu einen Augustiner trinkst, ist doch alles gut. Ist das alles gut, ne? Ja. Ja. Dann mache ich noch ein Foto mit dem iPhone. Sehr, sehr schön. Und poste das auf Mastodon. Oh, weia. Wir haben hier ganz heiße Eisen. Drei ganz heiße Eisen. Ja, ich spüre sie schon quasi unter meinem Hintern. Der Backhauscast ist übrigens noch auf mastodon.social. Ja, weiß ich. Mhm. Weil ich dann nämlich mit zwei Tabs im Browser beide Accounts bedienen kann. Oh, das ist das ist ein Plan. Mm. Das hat einen Plan, This is a very good idea. Er hat nachgedacht. At that point, I agree with that decision. Ja, genau. Ansonsten werden wir über dieses Thema hier, glaube ich, nicht weiter sprechen. Nein. Das sprengt und unseren Rahmen. Autsch. Baboom. Baboom. Gut. Was machen wir mit dem angefangenen Abend? Oh, nur ein Bier holen und Bier holen. Gute Idee. Ein Bier holen. Ja. Ein Bier holen und für heute den Sack zumachen hier, oder? Bier holen, würde ich meinen. Ein Mädchen pfeifen und genau. Ja. Dann würde ich doch vorschlagen, wie immer, Gira, du hast quasi das letzte Wort, bevor Frank und ich das letzte Wort haben. Ja. Ja, war mir wieder eine Ehre, dabei sein zu dürfen hier. Nur leider traurig, dass ich dieses Wanderwaffeleisen jetzt wieder abgeben muss. Aber ich kann mich nochmal bewerben. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal komplett zu mir. Ja, wenn es das nächste Mal kommt, dann bleibt's. Ja, da muss ich halt gucken, dass ich ein neues Gästezimmer baue. Weil dann zieht er ja hier quasi ihn auch ein. Nochmal einen Mietvertrag aufsetzen für das Ding. Oh Gott. Ja, muss er was dafür tun, wenn es hier bleiben möchte. Ja, lass es nicht in der Tiki-Bar wohnen, bitte. Nein, das definitiv nicht. Wir haben ja nur eine Holze, die kann man ja noch umbauen. Und nimm es auch nicht mit in den Pool. Nee, ich hatte. Nee, ja, wenn es die Möglichkeit geben würde, vielleicht, aber das ist doch ein bisschen gefährlicher. So Unterwasserwaffeln, das wäre natürlich auch noch was, aber. Unterwasserwaffel. Extrem Unterwasserwaffel-Baking. Genau, ich habe aber leider noch keine Schutzhülle für das Ding gefunden. Hat das Tauchen ermöglicht. Ja, ansonsten hat er mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht und hoffe, der nächste Besitzer hat da auch so viel Spaß mit dem Wanderwaffeleisen. Ich bin gespannt. Ja, ich gehe da fast von aus. Der Erfinder der legendären Döner-Mettwaffel, das muss auch mal ja, genau. Erstmal noch toppen. Solange er das Ding nicht in den Smoker packt, ist das alles gut. Also, wie gesagt, so ein Peizer Karpfen. allein bei dem Wort Karpfen dreht sich mir schon der Magen nach oben. Ja, mir auch, aber. Hast du mal so ein Ding gegessen? Nein. Wenn man zudrücken, so ganz langsam die Augen rausplöppen. Oben. Genau. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Ist das da eine Olive in meinem Bier? Mein Bier guckt mich an. Ich esse nichts, was ein Gesicht hat. Ja, und schon machen wir mit Salatdressing kleine Smileys auf den Salat. Gut. Ja, Gira, wir sagen auch ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend und genau. Und ja, es ist einfach immer schön, auch mit Leuten hier abzuhängen, die man irgendwie auch kennt. Und das ist echt grandios. Und genau, in Kürze sehen wir uns dann mal wieder von Visage zu Visage, um das mal so zu sagen. Ne? Ja, da freue ich mich schon drauf, wenn das nochmal klappen würde. Genau, ja. Ich bin ja bald wieder mobil, dann klappt das auch. Genau. Ihr wollt nicht gehen, oder? Ach so. Ihr genau. Müsst jetzt auflegen. Ach so. Der Tag ist rum, wir sagen Tschüss, alle gehen nach Haus. Klaus. Ja, ich sag Servus, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wieder mal ein Vergnügen. Bis bald. In dem Sinne. Ciao. Ciao.